Für Wolfram von Eschenbach hieß Hyperborea Hyperbortikon. Die Einführungsfreundin eines jeden Minnesängers war seine persönliche Freundin, die Verkörperung seiner Walküre. Im Gegenteil zur provenzalen Liebe war sie es, die die Liebesannäherung begann. Außerdem erwiderte das Lied Lei oder Leich manchmal das Liebeslied mit einem anderen Lied. Die Minne hatte ihre Blütezeit, ihre Reife und ihren Niedergang im Mittelalter. Der Frühling des Minnesanges, seine Blütezeit oder nachhyperboreisches Wiederaufblühen, begann auf den Burgen, wie zu erwarten war. Es waren die feudalen Herren, die Adligen und Krieger, die sie ausübten. Mitte des 12. Jahrhunderts finden wir in Linz an der Donau den ältesten Minnesänger ohne irgendwelchen provenzalen Einfluss, den Herrn von Kürenberg. Seine Dichtung ähnelt im Stil und Komposition den Versen des Nibelungenliedes. Die Dame steht der magischen Walküre nahe, die ihren Mann sucht und ihn geistig erwählt. Er ist ihr von oben bestimmt worden. Dadurch ist es möglich festzustellen, dass es eine bodenständige germanische Überlieferung gegeben hat, von der heute jegliche Spuren fehlen, weil man die Texte verschwinden ließ. Das Interesse der großen Verschwörung liegt darin, uns glauben zu machen, dass es die provenzalische Dichtkunst war, die den Minnesang hervorbrachte, während das Gegenteil richtig ist. Vom Norden, von Hyperbortikon aus geht die Sendung, die Erinnerung, die Sehnsucht nach Süden durch das Gedächtnis des westgotischen Blutes. Und dort verwandelt sie sich mit der Zeit und weicht ab in den Katharismus und in die höfische Poesie der Troubadoure. Die epische Dichtung, das Heldenepos, die Iliade, die Odyssee, die Nibelungen, der Zyklus des Gral, die Araukanerin, entsprechen, unter uns gesagt, dem Ausdruck der arischen kollektiven Seele, wie das Lied, der Minnesang, die individuelle poetische Ausdrucksweise der weißen Rassen sind. Der Roman, die spätere Dichtung, die Literatur, entsprechen Ausdrücken der Mestizenseele, der farbigen Rassen, des mit den Schwarzen vermischten Blutes, wie Gobineau sagen würde. Es gibt keine kosmische Mythologie, kosmogonische Dichtung, Einweihung esoterischer Clues, Trobar-Clues mehr, nur noch weltliche Trobar-Leus. Es ist die Lyrik, die Kunst um der Kunst willen unserer Tage. Unter den großen Herren der Minne haben wir Heinrich von Veldeke, edler Verfasser des Aeneid, eine Neufassung der Aeneide, die Wolfram von Eschenbach beeindruckt hatte. Auch Richard Löwenherz, der von einem anderen edlen Minnesänger, Heinrich dem VI., gefangen genommen wurde, ein Sohn Barbarossas und Vater Friedrichs II. Von Hohenstaufen, König von Sizilien und Erbauer des Einweihungsschlosses des Herrn der Welt, Castel del Monte, welches wir bereits in das Goldene Band beschrieben haben. Man erzählt sich, dass Richard Löwenherz als Gefangener in Dürsten an der Donau, ich habe die Ruine dieses Schlosses in Österreich besucht, ein Minnelied sang und auf diese Weise von einem Troubadour-Freund entdeckt wurde, der ihn suchte und zu dem Turm des Gefangenen gekommen war. Es war ein Clueslied, eine Ballade. Der Sommer des Minnesanges wird durch den wunderbaren Minnesänger Walter von der Vogelweide vertreten. Die Dichter lebten schon an den Höfen und genossen den Schutz der Mäzene, der Prinzen und Könige. Walter hat zwischen 1170 und 1230 als Dichter am Hofe der Babenberger in Wien gelebt. Dort war sein Lehrer der Minnesänger Reimar von Hagenau, mit dem er am Ende in Konflikt geriet und Wien verlassen musste. Walter von der Vogelweide war seinerseits Beschützer und Freund von Wolfram von Eschenbach. Ich fühle mich ihm sehr verbunden, weil dieser Minnesänger die Wirklichkeit mit dem höchsten Idealismus verband, eine Art magischen Realismus mit einem Idealismus wieder erschaffend, der in alchemistischer Weise auf die Natur in Richtung Verwandlung der Materie des Kali-Yuga einzuwirken neigte. Novalis, Hölderlin, Nietzsche und Hermann Hesse sind seine späteren Schüler in der deutschen Romantik der späten Strömung. Doch Walter von der Vogelweide zeigt den Niedergang der Minne zur Liebe an. die Bindung an den Körper oder der physischen Gestalt der Frau und könnte als Modell für die nachkatharische Troubadour-Dichtung des Okzidents und Deutschlands selbst gedient haben. Wolfram von Eschenbach, etwa 1170 geboren und 50-jährig 1220 gestorben, war ein bayerischer Ritter, spitzfindig und tugendhaft, der den Herbst des Minnesangers darstellt. Das heißt, er ist wie das Barock in der Musik und kann nur mit Bach verglichen werden. Er ist wie dieser unverwechselbar. Weder seine Schüler, noch Bachs Söhne, noch die Italiener seiner Zeit, noch Vivaldi, noch sonst jemand besitzen dieses Etwas, das Bach unverwechselbar und einzig macht. Die Sehnsucht, das Heimweh nach Hyperborea, Hyperborticon. Er ist der Pilger der großen Sehnsucht. So gelingt es auch Wolfram von Eschenbach, allen Dichtern seiner Epoche überlegen zu sein, die Zeiten und den Frühling übersteigend, den Herbst und den Winter des Minnesängers übertreffend. Dies dank seines Mysteriums, Dichtung des Gral. Der Ort Eschenbach befindet sich in Franken, doch Wolfram lebte die meiste Zeit in Bayern, wo der Landgraf Hermann von Thüringen sein Gönner war. Es waren die Höfe der Hohenstaufenperiode. Wolfram war auch ein edler Ritter, dem Kriegswesen zugewandt, mit der Seele eines alchemistischen Dichters, wie man sehen wird. Er besaß ein Schloss, das ihm sein Herr geschenkt hatte, und hielt sich fern vom Einfluss der Kirche. Wie es Otto Rahn sehr richtig sah, hatte sein Einsiedler Trevrizent alle Eigenschaften eines reinen Katharers. Wolfram von Eschenbach hat außerdem ein episches Gedicht geschrieben, das auf dem Heldenepos Wilhelm begründet ist, und konnte seinen Titurellen nicht fertigstellen. Zwischen 1200 und 1210, die Jahre des Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg, schrieb Wolfram dem Parzival. Es sind die Jahre des Ruhmes für den deutschen Minnesang, obwohl es bereits sein Herbst war. Denn es ist Mittag, wenn die Mitternacht beginnt. Zur Sommersonnenwende, am 21. Juni, dem längsten Tag, kündigt sich bereits die nächste Nacht an. Und von den hohen Gipfeln in Westfalen und in den Wäldern von Himmelsbreite werden die großen Feuerräder in die Dunkelheit der winterlichen Gewässer gerollt.